Sí. Dipende dal collega Prosperi. È possibile? Dipende dal professor Olmi e da lei. Forse si può. Ma chi deve dire alla cucina, no? Bene, also die gute Idee ist, dass wir um 12.15 Uhr oder um 12 Uhr essen können, werden wir sehen. Allora, è un piacere di presentare il professor Helmut Grössing. Helmut Grössing è professore di storia moderna nell'Istituto di Storia dell'Università di Vienna e specializzato nella storia delle scienze e di tecnologia. E al presente è membro della commissione per la edizione delle opere di Giovanni Kepler, una commissione dell'Accademia delle Scienze Bavarese. Il professor Grössing ha pubblicato un libro Humanistische Naturwissenschaft zur Geschichte der Wiener Mathematischen Schulen des 15. und 16. Jahrhunderts, 1985, e adesso sta preparando diversi testi del Kepler per la edizione nella collezione. Kurz in Deutsch, ich darf Ihnen Herrn Kollegen Grössing vorstellen. Herr Grössing ist Professor für neuere Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Geschichte der Naturwissenschaften und Technik an der Universität Wien und er ist Mitglied der Kommission zur Herausgabe der Werke von Johannes Kepler. Und in diesem Zusammenhang bereitet er verschiedene Texte für diese Ausgabe vor. Er hat früher ein Werk veröffentlicht, Humanistische Naturwissenschaft zur Geschichte der Wiener Mathematischen Schulen des 15. und 16. Jahrhunderts, 1983, ich habe es falsch gelesen. Wir haben die ganze Zeit von der neuen Welt jenseits des Atlantik gesprochen und jetzt werden wir sozusagen die logischen Konsequenzen aus der Neuheit ziehen und von der neuen Welt jenseits, ja jenseits wessen, der Stratosphäre oder so sprechen müssen. Das werde ich sagen dann. Danke mich, Herr Reinhardt, für diese Einbegleitung. Meine Damen und Herren, aus der tiefen Überzeugung, dass die Aufmerksamkeit eines Zuhörers exakt 58 Minuten in Anspruch genommen werden kann, habe ich mich darauf beschränkt, diese 58 Minuten zu Ihnen zu sprechen, wahrscheinlich kürzer. In cattivo italiano, signori, si deve leggere, la mia convinzione è che l'attenzione di un Uditore, si affatica in 58 minuti, dunque io parlo così lungo o meno. Allora, cominciamo. Im Zuge der Arbeit an der Edition des Somnium, jenes Traumes vom Mondflug Keplers, fasste ich den Gedanken, dass es die Vorstellung von Außerirdischen erst ab dem Zeitpunkt der Akzeptanz eines heliozentrischen Weltbildes geben könne, und zwar wahrscheinlich erst seit der frühen Neuzeit. Wir wissen, dass es schon in der vorchristlichen Antike die Idee eines heliozentrisch-heliostatischen kosmologischen Modells gegeben hat, das man mit dem Namen des Aristarchos von Samos verbindet, der um 310 bis um 230 gelebt hat, wovon uns Archimedes und Plutarch berichten. Doch wurde dieser kosmologische Ansatz von den Zeitgenossen auch später im Mittelalter nicht akzeptiert und erlangte daher in Bezug auf die Vorstellung von Außerirdischen keinerlei Relevanz. Kopernikus erneuerte diese alte Sicht, das Weltall zu betrachten. Erst nun, so glaube ich persönlich, wird die Sicht einer neuen Welt aktuell, die nicht von dieser Welt ist. Insofern hat also mein Thema nur am Rande mit dem Generalthema zu tun, Herr Reinhardt hat das angedeutet. Ich werde aber am Schluss meines Referates Ihnen eine Amerika-Entdeckungsthese Johannes Keplers vorstellen, die mir im Zuge meiner Arbeiten an der Edition aufgestoßen ist. Diese neue Sicht hat Kepler entworfen, wie gesagt, zum Teil in seinem Somnium, zum Teil in einem Brief an den Jesuiten Paul Guldin, und beide Werke sind im Sammelband von 1634, den ich jetzt herausgeben soll, erschienen. Im selben Buch ist auch die lateinische Übersetzung Keplers von Plutarch, De facie quae in luna apparet, erschienen. Das Gesicht, das Mondgesicht übersetzt. Die Thematik außerirdischer Lebewesen ist natürlich alt. Ich erinnere hier an die Darstellungen von Mondreisen bei Lukian in seinen wahren Geschichten, obwohl es eigentlich unwahre Geschichten sind. Sie sind fabulös und eigentlich ohne Anspruch, wie gesagt, auf Wahrhaftigkeit. Was außerweltliche Welten und daher auch außerirdische Lebewesen betrifft, so haben wir uns hier an die Autorität des Aristoteles zu halten, der beides ablehnt. Wir werden darauf zurückkommen. Alle Versuche in der Antike, außerirdische, das heißt vernunftbegabte Lebewesen außerhalb der Erde, neben dem Menschen zu installieren, scheiterten damals an einer logischen Anomalie, an einer Denkunmöglichkeit. Lukians Mondbewohner und Allbewohner sind Ausgeburten einer fantastischen Dichterseele. Menschen können sich Außerirdische nur als Menschen denken, per analogiam. Außerirdische sind also Menschen, die nicht die Erde bewohnen, sondern die, das wurde hier gefragt von Herrn Reinhardt, die sogenannte sublunare Sphäre überwinden und auf dem Mond ihre natürliche Heimstatt finden. Das setzt freilich voraus, dass die Erde ein Planet unter anderen Planeten und nicht mehr das Zentrum und der Bezugspunkt katexochen, der Welt als Kosmos ist. Aristoteles geht noch von dieser Voraussetzung aus und gelangt logisch-spekulativ zur Überzeugung, dass es nur diese eine Welt gibt und außerhalb dieser einen Welt keine andere Welt sein kann. Diese Behauptung ist zwar sehr kategorisch, sie ist sehr kategorisch und leuchtet eigentlich unmittelbar nicht ein. Wie anderwärts ist auch diese Antwort des Mannes aus Tageira eine seltsame Mischung aus Rationalität und Fantastik, wie ein moderner Aristoteles-Interpret schreibt. Die himmlischen Kreisbewegungen sind ein Kreisen um die Mitte. Die Bewegungen von Erde und Feuer sind solche zur Mitte und von der Mitte weg. Es kann also nur eine Mitte geben. Dies mag natürlich hinsichtlich eines geozentrischen Weltbildes konsequent gedacht sein. Und ist auch konsequent gedacht, muss aber gegenüber einem heliozentrischen Weltbild versagen. Einen Einwand, der aus der platonischen Ideenlehre und in dessen modifizierter Form von seiner eigenen Metaphysik herrührt, beseitigt Aristoteles ebenfalls. Nämlich, körperliche Wesen, also auch das Weltall, bestehen aus Materie und Form. Jede Form kann sich in mehreren Exemplaren materialisieren. Die Form, bei Platon die Idee, Kosmos, könnte sich auch in mehreren, ja vielen Exemplaren materialisieren. Im Falle des Kosmos hat aber die Form oder die Idee die ganze zur Verfügung stehende Materie, sagen wir, konsumiert. Weshalb es wieder bei dieser einzigen uns denkmöglichen Welt bleibt. Das Problem von Außerirdischen stellt sich für Aristoteles daher überhaupt nicht und in seinem Gefolge naturgemäß für alle Geozentriker in seiner Nachfolge. Eine Ausnahme macht hier, das war für mich ein Indiz, die Sache überhaupt aufzugreifen, mit einer gewissen Einschränkung Plutarch, weshalb der Verdacht naheliegt, dass er mit dem heliozentrischen Weltbild zumindest sympathisiert hat. Für Plutarch besitzt der Mond Täler und Hügel und, wie er wörtlich schreibt, ungeheuer große Klüfte. Ich möchte Ihnen hier ein Zitat vorlesen. Ich habe etliche Zitate hier, werde etliche Zitate auslassen, um sozusagen also meine mir selbst vorgegebene Zeit einhalten zu können. Das Manuskript auf 1,5 Stunden konzipiert ursprünglich. Ich zitiere also hier Plutarch. Daher glaube ich, dass wir uns nichts vergeben, wenn wir die Ansicht vertreten, dass der Mond eine Erde sei und dass dessen äußere Erscheinung, facies, aber mit unserer Erde vergleichbar ist. Und dass sich der Mond auftut in großen Abgründen und Spalten, in denen es sich Wasser und modrige Luft, Caliginosus aer, stelle den Begriff zur Diskussion, ansammelt, in welchen Abgründen kein Sonnenlicht vordringt, sondern schon lange vorher verschwindet. Über eventuelle Mondbewohner äußert sich Plutarch, selbst äußert sich in diesem Werk über den Mond aus dem Mund von Theon, einem Ägypter, den er einführt und der sich als Leser und Schüler des Aristarch von Samos zu erkennen gibt. Zitat, höre von jenen, welche behaupten, dass der Mond bewohnt sei. Und Kepler fügt hier eine Anmerkung hinzu, an lunam inhabitant, in animantia. Das Wort animantia ist eindeutig, es sind Beseelte, es sind also denkende Lebewesen. Wenn es auf dem Mond keine Lebewesen gäbe, dann könnte auch dieser keine Erde sein. Der Mond, ich zitiere weiter Plutarch, scheint nämlich nutzlos und ganz und gar umsonst gemacht zu sein, da er weder Früchte hervorbringt, noch irgendwelchen Menschen, hominibus ausdrücklich, als Wohnsitz dient, beziehungsweise als Stätte der Geburt und des Lebens, welche Dinge wir mit Grund dieser unserer Erde zuschreiben. Es werden nachfolgend von Plutarch mehrere Gründe angeführt, warum es auf dem Mond keine Lebewesen geben könne. Und zwar werden mechanische Gründe ins Treffen geführt, die freilich nicht sehr überzeugend klingen. Doch relativiert er selbst seine Aussagen in gebührendem Maße, wenn er schreibt, Cernis autem, qua joco, qua serio de hisce, erkenne, in welchem Fall ich scherze und in welchem Fall ich es ernst meine. Plutarch oder Theon hält die Frage der Existenz von Lebewesen auf dem Mond überhaupt für lächerlich. Denn diese könnten die Sonnenhitze ja gar nicht ertragen. Gleichwohl sei der Mond nun Plutarch nicht aus dem Mund eines anderen, sondern seine eigene Überzeugung nicht umsonst gemacht worden, auch wenn er nicht bewohnt sei. Allein, dass der Mond das Sonnenlicht reflektiere und auf die Erde sende, sei für die Menschen von Nutzen. Nun, ich glaubte Plutarch als Kryptoheliozentriker erkannt zu haben, und als solcher versucht er natürlich Theons Argumente zu widerlegen. Auch wenn man annehmen müsse, dass es auf dem Mond kein Wasser gäbe, so gäbe es doch Luft. Luft, die Tau erzeuge, der wiederum Leben ermögliche. Schließlich werden aber auch bei Plutarch Zweifel über die Existenz von vernunftbegabten Lebewesen auf dem Mond laut. Increduli sumus circa lunam in ea habitare aliquos homines. Scheint uns unglaubwürdig, dass auf dem Mond irgendwelche Lebewesen, Menschen, aliquos homines, existieren. Plutarch überliefert auch die Vorstellung, dass auf dem Mond der Sitz der Seligen, aber auch das Infernos sei. Das habe ich also in einem meiner Diskussionsbeiträge angedeutet. Das Purgatorium der Seelen befindet sich in den Wolken, von wo sie nach der Reinigung in den Körper zurückkehren, soweit Plutarch. Kepler übernimmt diese Auffassung, wir werden später noch hören, dass er in einer Gesellschaft einmal das öffentlich auch geäußert hat. Man kann also in einer ersten Zusammenfassung feststellen, dass die Mondwelt Keplers nicht die Mondwelt der Antike ist, sondern die Mondwelt von Galileis Teleskop. Und daher ist hier eine, wie ich meine, unvergleichlich neue Situation heraufbeschworen. Leben in unserem Sinn ist an Wasser gebunden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Kepler die Möglichkeit des Vorhandenseins von Wasser auf dem Mond aus dem Werk Plutarchs geschöpft hatte. Plutarch wäre für Kepler gewissermaßen die Voraussetzung für all das gewesen, was dann das Teleskop Galileis gezeigt hat. Aber Lebende im religiösen Sinn sind noch nicht Beseelte. Und gerade in diesem Punkt, das habe ich bereits angedeutet, kommt im Somnium ein ganz neuer Gesichtspunkt zum Tragen. Kommen wir noch einmal auf die Frage der Existenz von Wasser auf dem Mond zurück. Gerade sie ist zu Beginn des 17. Jahrhunderts offenbar intensiv diskutiert worden. Galilei hat im Sidereus Nuncius von 1610 die Frage aufgeworfen. Im Zusammenhang damit zu bringen ist auch eine Disputation des Lehrers Keplers in Tübingen, Michael Mestlin. Mestlin hat diese Disputation 1605 gedruckt erscheinen lassen und Kepler erwähnt sie in einer Fußnote des Somnium. Hier erörtert er auch die Beweise Mestlins für die Existenz einer Mondatmosphäre und widerlegt sie alle ohne Schwierigkeiten. Dennoch hält Kepler am Glauben an das Vorhandensein von Luft und Wasser auf dem Mond fest. Ludwig Günther, der das Somnium übersetzt hat, ins Deutsche übertragen hat, aber die wichtigen Annotationen Keplers nur selektiv und meines Erachtens auch nicht richtig übersetzt hatte, meint hinzu, dass die Überzeugung von der Existenz einer Mondatmosphäre und von Wasser auf dem Mond zu Beginn des 17. Jahrhunderts ein fest eingewurzeltes Dogma gewesen sei. Dieser Feststellung ist allerdings nicht unbedingt zuzustimmen. Galilei etwa, wir müssen ihn wohl als die größte naturwissenschaftliche Autorität dieser Zeit bezeichnen, ist in dieser Frage eher zurückhaltend. Im Sidereus Nuncius äußert er sich bezüglich der Existenz von Wasser auf dem Mond wohl noch eindeutig. Hier möchte ich auf ein Zitat verzichten, aus Zeitersparnisgründen. Später aber hat sich Galilei eines anderen besonnen und die Existenz von Wasser auf dem Mond grundweg abgelehnt. Aber für Kepler, der ja seine Außerirdischen ansiedeln musste auf dem Mond, dürfte es wohl zweifelsfrei festgestanden sein, dass der Mond von einer Atmosphäre umgeben sei, in der sich Wolken bilden, die abregnen und sich in Wasserflächen auf dem Mond ansammeln. Nun, Ludwig Günther, der mit einer astronomischen Autorität des 19. Jahrhunderts im Jahre 1896 selbst noch geneigt war, auf dem Mond, wie er schreibt, lokale Exhalationen elastischer Dämpfe anzunehmen, ist der Meinung, dass Kepler der Hypothese von der Mondatmosphäre nur bedingungsweise zugestimmt hätte. Dem widerspricht freilich ziemlich eindeutig Keplers Feststellung am Ende des Somnium, wo es heißt, der vorzüglichste Schutz gegen die Sonnenhitze in der subvulvanischen Hemisphäre, und das ist also der Teil des Mondes, der der Erde zugekehrt ist, subvulvanischen Hemisphäre, sind ständige Wolken und Regenfälle, die gelegentlich die Hälfte der Region oder auch mehr fassen. Was auf dem Mond ist für Kepler die Voraussetzung für die Existenz von Mondbewohnern, denen ich im aristotelischen Sinn die Bezeichnung Außerirdische geben möchte. Ich erinnere, dass Aristoteles die Realität außerirdischer Welten und daher auch außerirdischer Lebewesen verneint hat, und zwar aus physikalischen und in seinem Sinne metaphysischen Gründen. Für Kepler gibt es im prinzipiellen Gegensatz zu Aristoteles aber Außerirdische. Wir wollen nun diese Außerirdischen im Werk Keplers etwas näher spezifizieren. Ich sagte bereits, niedergelegt ist diese Ansicht im Somnium und in jenem Brief an den Jesuiten Paul Guldin, der sich betitelt Appendix Geographica Selenographica und in der Ausgabe von 1634 mit abgedruckt ist. Fürs Erste ist noch einmal festzustellen, dass es sich bei diesen außerirdischen Keplers um irdische außerhalb der Sublunarsphäre handelt. Denn sieht man von fabulösen Lebewesen ab, die noch in Somnium ihr Unwesen treiben und die Lukians, Lunaren, Hippophagen und anderen Monstern, wie sie immer heißen mögen, ähnlich sehen, so ist es gerade der Brief an Guldin, der sehr genau Aufschluss über Keplers logische Schlussfolgerungen bezüglich Außerirdischer gibt. Und hierin wird ganz deutlich, dass das vorzüglichste logische Instrument Keplers der Analogieschluss war. Das erweist sich in den kultur- und wissenschaftshistorisch wertvollen Anmerkungen zum Somnium. Kepler hatte sich schon früh mit dem Gedanken getragen, die Existenz von Mondbewohnern anzunehmen. Nach eigenen Angaben hatte er bereits im Jahre 1593 in Tübingen sich mit diesem Gegenstand auseinandergesetzt. Er hat auch eine Disputation darüber abgehalten, die allerdings nicht erhalten ist. Damals hatte er vor allem anhand der wahren Geschichten Lukians seine Griechischkenntnisse erweitert und bei dieser Gelegenheit auch den Gedanken von Mondbewohnern ventiliert. Nach 1610 und Galileis aufregenden Entdeckungen mit dem Teleskop hatte Kepler der Gedanke an Mondbewohner offenbar nicht mehr losgelassen. Dies bezeugt etwa der sächsische Gesandte am Prager Hof, der Juristen und den Historikern und Hilfswissenschaftlern bekannte Melchior Goldast von Heiminsfeld, der Kepler im Februar 1612 bei einem offiziellen Empfang über Mondbewohner reden gehört hat und in sein Tagebuch vermerkt folgendes: Keplerus Mathematicus berühmt sich, er habe eine neue Welt in den Mond, Mond in Luna gefunden. Die solle viel größer sein als Orbis Iste Habitabilis. Man vermeinet, darin werden wir nach der Auferstehung gesetzt sein. Aber ich allegierte im Dicta Scripturae, Zöler mit Terra per Ibund etc. Er hat mir ein Instrument gewiesen, damit sollte ich den Mond, also Lunas Mond, sehen. Es hat der Mond eine Gestalt, als ob er an einem Ort höher wäre als an dem anderen. Das wollte er mich bereden, das sei ein Berg und Tal. Ich aber wollte es ihm lieber glauben, als hinaufsteigen und besichtigen. Soweit also Melchior Goldast. Kepler hat der Gegenstand, wie wir gehört haben, schon in seiner Tübinger Studienzeit mit beschäftigt. Es ist anzunehmen, dass er schon vor 1610, bevor also das Fernrohr hier für astronomische Zwecke eingesetzt wurde, durch sogenannte Perspicula, geschliffene Augengläser, Linsen, ähnliche Instrumente, Mondbeobachtungen durchgeführt hat und manches noch ungenau gesehen hat, was dann das Teleskop Galileis in aller Schärfe erwiesen hatte. Teile seines Werkes, meine wohl der Großteil des Textes des Somnium, hat er bereits im Jahre 1609 niedergeschrieben oder zumindest konzipiert. Darin finden wir auch alle Angaben über die Mondbewohner, die Levania, die uns sehr fantastisch anmuten. Doch betrifft dies nur deren äußere Erscheinung und nicht die technischen Leistungen, die sie auf der Mondoberfläche vollbringen. Die Noten zum Text hat Kepler nach der Angabe im Druck zwischen etwa 1620 und 1630 niedergeschrieben. Das heißt, er hat in seinem Todesjahr letzte Hand an den Text gelegt, in jenem Jahr vor seiner Reise nach Nürnberg, wo er am 15. November 1630 gestorben ist. Zweifelsohne hatte Galileis Sidereus Nuncius maßgeblichen Einfluss auf die Abfassung dieser Anmerkungen, doch ist Kepler auf der Grundlage seiner Studien über antike Schriftsteller, die die Thematik behandelt haben und eigenen Fernrohrbeobachtungen zu eigenen ganz bemerkenswerten Schlussfolgerungen gelangt. Sehen wir uns nun die Stellen des Somnium an, in denen Kepler auf die äußere Erscheinung der Mondbewohner zu sprechen kommt. Der Mond ist in eine sogenannte subvulvanische und in eine privulvanische Hemisphäre geteilt. Vulva ist die Bezeichnung für die Erde aus der Sicht der Mondbewohner. Die Vulva ist für diese ein Himmelskörper, der etwa viermal so groß ist wie ihr eigener Zentralkörper, der Mond. Das heißt, und dreht sich ständig um die eigene Achse. Sie volviert, und daher die Bezeichnung Vulva. Die astronomischen Details interessieren, glaube ich, hier weniger. Ich möchte vielleicht nur eines sagen. Man könnte für die Mondbewohner den Begriff Selenozentriker einführen, im Gegensatz zu Geozentriker. Was uns hier interessiert, ist in erster Linie die Biosphäre auf dem Mond, der sich auch Kepler ausführlich zuwendet. Im Text des Somnium, wie ich sagte, widmet er diesem Problem einige inhaltsreiche und aussagestarke Anmerkungen und einige Seiten. Zunächst wird festgestellt, dass alles Leben, das die Monderde hervorbringt oder sich auf dieser bewegt, von monströser Größe ist, monstrose Magnitudinis. Und da alles Leben auf dem Mond kurz ist, muss das Wachstum Incrementum sehr rasch erfolgen. Kepler merkt in einer Note an, dass er die Größe der Mondlebewesen, Animantia, ein zentraler Begriff bei ihm, in Analogie zum Menschen in Relation zur Höhe irdischer Gebirge setzt. Übrigens hat auch Voltaire bei der Feststellung des Sirius-Bewohners Mikromegas in seiner gleichnamigen Erzählung ist auch Voltaire nach streng mathematischen Gesichtspunkten gegangen. Er hat auch Mikromegas bemessen nach der Größe der Sirius-Gebirge, wie er sich halt das vorgestellt hat. Sodass er schreibt, war Mikromegas 8 Meilen hoch, das sind 24.000 geometrische Schritte und je 5 Fuß. Vor allem die Privulvaner, also die auf der Rückseite des Mondes lebenden Geschöpfe, sind Keplers näherer Betrachtung würdig. Doch bezieht er seine Erläuterungen wohl auf alle Mondbewohner. So schreibt er etwa, scharenweise durchqueren die Mondgeschöpfe während eines einzigen Tages ihre ganze Welt, indem sie teils zu Fuß, mit Beinen ausgerüstet, die länger sind als die unserer Kamele, teils mit Flügeln, teils zu Schiff in den zurückweichenden Wassern folgen. Oder, wenn ein Aufenthalt von mehreren Tagen nötig sein sollte, so verkriechen sie sich in Höhlen. Diese Stelle zeigt die erste zivilisatorisch-kulturelle Leistung der Mondbewohner auf. Sie sind in der Lage, Schiffe zu bauen, um dem Wasser, das sich in der Mondnacht zur Gänze in der subvulvanischen Sphäre ansammelt, folgen zu können. Die meisten Mondgeschöpfe sind Taucher, kurioserweise Urinatores, wie es heißt, man muss es wohl als Taucher auslegen, deren Atmung, weil sie Taucher sind und lange Zeit unter Wasser bleiben müssen, sehr verlangsamt ist. Sie können also deshalb, wie ich sagte, bereits lange unter Wasser verbleiben, naturum arte adjuvantes, wobei sie die Natur durch Kunstfertigkeit unterstützen, auch hier wieder eine zivilisatorische Leistung. Kepler verweist in Note 212 auf die Appendix Geographica oder Selenographica, wo er die Größe der Leistungen der Mondbewohner im Besonderen darlegt. Gerade in dieser Note bekennt er einmal mehr und hier auch expressis verbis ein, dass seine Außerirdischen eigentlich Irdische außerhalb der Erde sind. Das heißt, seine Seleniden sind Menschen auf dem Mond. Er schreibt, nicht nur die Proportionen der Körper zu unseren Irdischen sind gegeben, sondern auch die Fähigkeit der Atmung etwa, des Hungers, des Schlafes, der Arbeit, der Ruhe. In der Appendix Geographica erwähnt Kepler die großartigen ringförmigen Wallbauten der Mondbewohner. Diese führen die Mondbewohner auf, sie führen sie auf, um sich gegen sumpfige Feuchtigkeit zu schützen oder gegen die Hitze der Sonne und vielleicht, wie Kepler meint, auch gegen äußere Feinde. Hier streiche ich wieder ein Zitat, das etwas zu ausführlich wäre, möchte aber gleich auf die ganz wichtigen zwei Axiome zu sprechen kommen, die ja für mich also dann den Schluss nahelegen, dass Kepler wirklich daran gedacht hat, dass es sich hier um Animantia, nicht, also um geistbegabte Lebewesen handeln, die der Kultur und der Zivilisation fähig sind. Im Großen und Ganzen schreibt er, herrschen zwar auf der Mondoberfläche, was die Verteilung der hohen und tiefen Stellen anbelangt, der Zufall und die durch das Material bedingte Notwendigkeit vor. Die Monderde wird von den darunterliegenden Felsen abgeschabt. Ja. Täler werden ausgewaschen, sodass Berge stehen bleiben, die Gewässer fließen in die tiefer gelegenen Regionen ab und werden dort durch das Bestreben aller Teile nach dem Mittelpunkt des Mondkörpers im Gleichgewicht gehalten. Aber in den fleckigen Partien des Mondes ist die Gestalt von genau runden Höhlen und die Anordnung derselben oder die gewisse Gleichmäßigkeit der Zwischenräume etwas Gebautes. Und zwar gebaut von einem, wie es heißt, architektonischen Verstand. Es scheint also, dass wir aus dem Vorhergehenden schließen müssen, dass auf dem Mond lebende Wesen vorhanden sind, die so viel Vernunft besitzen, um jene Ordnung hervorzubringen. Nun, die Analogie zur Erde, die schon bei Plutarch in Erwägung gezogen wird und die auch Kopernikus und Giordano Bruno übrigens spekulativ postulierten, ist bezüglich der Oberflächenstrukturen dann, wie Sie wissen, von Galilei 1610 erwiesen worden. Kepler hatte aber zur selben Zeit und bereits vorher keine Bedenken mehr, dieselbe Auffassung zu vertreten. Wir wissen, meine Damen und Herren, seit den russischen und amerikanischen unbemannten und bemannten Mondmissionen mit Bestimmtheit, dass Kepler mit seinen Analogien zu weit gegangen ist. Ich würde sagen, erst seit diesem Zeitpunkt ist das gewiss. Man hat auf dem Mond in Bodenproben alle Elemente nachgewiesen, die Voraussetzung für Leben sind, aber keine Spuren von Leben, auch nicht der niedersten Art, gefunden. Die Suche nach Außerirdischen, im Speziellen außerirdischen Intelligenzen, aber geht weiter. Es gibt hier ein internationales Programm, das sich SETI bezeichnet. SETI ist eine Abkürzung für Search of Extraterrestrial Intelligence und hat sich zur Aufgabe gemacht, Zivilisationen im Weltall zu suchen, die technisch in der Lage sind, Signale auszusenden, die uns und unserem Verständnis zugänglich sind. Diese Zivilisationen müssten der unseren weit überlegen sein und sehr lange Zeit stabil bleiben. In unserem System, in unserem Sonnensystem, ist die Erde der einzige Lebensträger. Das weiß man mit Gewissheit, seit sich Schiaparellis Marskanäle als optische Täuschung herausgestellt haben. Und was die Möglichkeit von Leben und intelligentem Leben außerhalb unserer Galaxie, der Milchstraße, betrifft, so ist hier eine einfache Rechnung anzustellen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Wenn man die Entstehungszeit technischer Zivilisationen in der Milchstraße auf 10 Milliarden Jahre verteilt, solange existiert etwa eine Sonne, Stern, und jeder Zivilisation eine Lebensdauer von ungefähr 1000 Jahren gibt, so müssten in der Milchstraße an 10 Millionen Stellen solche Zivilisationen entstanden sein, damit heute im Jahre 1991 noch eine einzige Zivilisation existierte. Das heißt, Kontakte mit außerirdischen Intelligenzen sind eigentlich auszuschließen, und wir können Enrico Fermi beipflichten, der gesagt hat, wo sind sie eigentlich, wo? Nichtsdestoweniger spricht die statistische Wahrscheinlichkeit dafür, dass es im Weltall Leben, auch intelligentes Leben in unserem Sinne geben muss. Man kann annehmen, wollen wir auch diese Rechnung noch anstellen, dass in unserer Milchstraße bei rund 200 Milliarden Sonnen einige 100 Millionen erdähnlicher Planeten existieren, die Lebensträger in unserem Sinn sein könnten. Ein großer Teil der Milliarden Galaxien des Weltalls ist unserer Milchstraße ähnlich. Statistisch gesehen müsste das Weltall voll von Leben sein. Wir werden es aber wohl nie nachweisen können. Nun, diese Perspektiven, damit schließe ich diesen Teil ab, ich werde Ihnen dann meinen Keplers Amerika-Entdeckungsthese noch vortragen. Ich persönlich glaube, dass diese Perspektiven, das heißt die Perspektiven einer nicht mehr geozentrischen Welt, eigentlich sehr beunruhigend, fast beängstigend sind. Und diese Beunruhigung ist durch Heliozentriker wie Aristarch, wie Kopernikus, wie Galilei, wie Kepler in unsere Welt, in unser Denken gekommen. Bei Johannes Kepler können wir zum ersten Mal die gezielte rational-wissenschaftliche Suche, und hier möchte ich das Wort wissenschaftlich ganz bewusst verwenden, nach Außerirdischen feststellen. Und er hat wesentlich zu dieser Verunsicherung beigetragen. Und ich erlaube mir die Frage, hatte es Aristoteles mit seiner geozentrischen Weltsicht im Grunde nicht leichter? Nun, jener versprochene Beitrag, ich habe noch, also im Sinne meiner eigenen Theorie, Sie nicht länger als 59 Minuten zu beschäftigen, etwas Zeit noch. Zum Schluss ein kleiner Beitrag zum eigentlichen Thema der Studienwoche. Es ist also ein Nebenprodukt meiner Arbeit an der Edition des Somnium, und ich möchte jetzt auch gleich für mich das in Anspruch nehmen, was also Frau Pieper zugebilligt wurde, nämlich, dass ich eigentlich aus der Werkstätte berichte. Es ist ein Bericht, der gewisse Unvollständigkeit noch aufzuweisen hat. Nun, in Plutarchs Werk De Facie Quae in Luna Apparet, in der Übersetzung Keplers wird an einer Stelle von einem Gesprächspartner, der sich Sulla bezeichnet, ein Gastfreund, ein Hospis eingeführt. Dieser ist ein Peregrinus aus dem Lande, wie es heißt, des neuen Kontinents im Westen. Und er wird von Kepler folgerichtig als Plutarch selbst erkannt. Er schreibt hier eine Marginalie, wo es heißt, Rursum hic aures Plutarchi prominent expelle Peregrinus. Und wieder ragen hier die Ohren des Plutarch aus dem Fell des Fremden hervor. Nicht? Eine sehr schöne, meines Erachtens, Metapher. Dieser Fremde berichtet Folgendes. Im Westen über das Meer, 5 Tage von Britannien entfernt, liegt die Insel Ogygia. Nun, diese Insel kennt man als die Insel der Kalypso in der Odyssee. Und nun weiter. Von Ogygia, aber ungefähr 5000 Stadien entfernt, liegt ein großer Kontinent, der über ein großes Meer, der auch ein großes Meer in einen Kreis umfasst. Kepler fügt in einer Randglosse hier hinzu, bedenke die Größe der Festlandmasse, zweifle daher nicht, dass es Amerika ist. Ich bin eigentlich erst über diese Marginalie zu diesem Text gelangt. Ich habe das Werk einmal durchgeblättert in aller Eile und sehe hier Amerika. Und indem ich wusste, dass ich zu Ihnen sprechen soll, meine Damen und Herren, habe ich das sofort aufgegriffen und zu verarbeiten versucht. Aber ich sagte bereits, es ist ein unvollständiger Bericht. Und er schreibt auch noch, er gebraucht den Imperativ, dubita, nec dubita, Americam esse. Wir dürfen gar nicht zweifeln daran. Er befiehlt uns förmlich zu glauben, dass das wirklich Amerika ist. Wir müssen uns fragen, ist Kepler in die in unserer Zeit so üppig sprießenden Verfechter einer vorkolumbianischen Entdeckung Amerikas einzureihen? Der Belgier Paul Galais hat in seinem Buch Das Geheimnis des Drachenschwanzes die primär auf kartografische Befunde gestützte These vertreten, dass bereits Araber im 8. nachchristlichen Jahrhundert Südamerika angefahren werden. Diese der Ansicht ist meines Erachtens genauso umstritten wie die These des Norwegers Thor Heyerdahl, nämlich dass Ägypter bzw. deren Seeleute, die Phönizier, auf Papyrusbooten von der Westküste Afrikas aus den karibischen Raum und Mittelamerika erreicht hätten. Die Vorstellung einer Landung antiker Seefahrer in Amerika ist sehr alt. Sieht man von Homers Insel Ogygia ab, die nicht unbedingt im Atlantik liegen muss, so sind die fabulösen Erzählungen von Atlantis in den platonischen Dialogen Timaios und Critias sowie ein Bericht über ein Land weit im Westen von Afrika bei Diodorus Siculus im 1. Jahrhundert vor Christus die einzigen Hinweise auf eine eventuelle Entdeckung, eventuell mit sehr viel Vorsicht, Amerikas vor den Wikingern. Im vorigen Jahrhundert wurde von einigen Forschern auch die Auffassung vertreten, dass es den Chinesen bereits im 5. Jahrhundert nach Christus gelungen wäre, mit ihren Schiffen Mittelamerika zu erreichen. Sie hätten dem Lande den Namen Fusang gegeben, aber wie ich mich erkundigt habe bei Entdeckungshistorikern, wird das heute auch abgelehnt. Die Darstellung Plutarchs von der Entdeckung eines Kontinents weit von Britannien im Westen durch Griechen. In der Deutung Keplers ist in der modernen Entdeckungsgeschichte bislang, jedenfalls nach meinem gegenwärtigen Wissensstand, unbekannt. Ich möchte Ihnen diese Stelle bei Plutarch in der lateinischen Übersetzung Keplers vorlesen. Ogygia liegt weit von hier mitten im Meer, 5 Tage Schifffahrt entfernt von Britannien gegen Westen. 3 anderen Inseln in jeweils gleichen Abständen, sowohl von Ogygia wie untereinander entfernt, liegen gegen den sommerlichen Sonnenuntergang zu. Die Barbaren fabulieren, dass auf einer dieser Inseln Saturn von Jupiter gefangen gehalten worden sei und dass dieser, nämlich Saturn, jenen Jupiter, jenen Saturn als Hüter sowohl jener Inseln gebraucht wie auch des Meeres gebraucht habe, dass sie Saturnisches Meer nennen und dass jener Saturn dort in unterirdischen Städten gefangen liege. Der große Kontinent aber, der in einem Kreisbogen ein großes Meer einschließt, ist weniger weit von den drei Inseln, von Ogygia aber ungefähr 5000 Stadien entfernt. Erzählt mir der Autor, fügt hier Kepler ein, und dass der, der zu ihm, diesem Kontinent übersetzen will, die Schiffe mit Rudern ausstatten muss. Es ist nämlich das Meer wegen der Strömungsmenge langsam zu befahren und voll von Schmutz. Jener Strom aber kommt vom großen Kontinent, Kontinens Magna, und häuft viel Kies, groben Sand auf, sodass das Meer für die Schifffahrt hinderlich und sumpfig ist, was auch als unbeweglich bezeichnet werden kann. Die Küstengebiete jenes Kontinents werden von Griechen bewohnt, und zwar rund um einen Meerbusen, der nicht kleiner als der des Asowschen Meeres ist, Haut Minorum Meotidae, und dessen Mündung, das ist interessant nämlich, mit der des Kaspischen Meeres ungefähr auf einer Linie liegt, also auf einem geografischen Parallel. Soweit Plutarch. Nun, für Kepler bestand, wie bereits gesagt, kein Zweifel, dass dieser von Plutarch beschriebene Kontinent Amerika ist. Er erkennt Ogygia als Island. Die drei benachbarten Inseln, von denen die Rede ist, nennt er Frieslandia. Die zweite Ikaria und die dritte Grönlandia, wobei im Falle Grönland schreibt, er wusste schon, wie groß Grönland ist, aber er meint, es wäre möglich, dass man zur Zeit des Plutarch eben Grönland auch noch als eine kleine Insel angesehen hätte und nur die Isländer davon gewusst hätten. Wobei jetzt die Frage wieder auftaucht, war Island bereits vor den Wikingern besiedelt? Es wäre also, schreibt Kepler, jener groß im Westen gelegene Kontinent Estotiland oder Labrador oder Neufundland, wie es heute genannt wird, sowie Kanada und Neufrankreich. Und jenes langsame, unbewegliche Meer ist Previa, den Begriff kann ich nicht deuten, ich denke an das Baffinmeer, gegenüberliegend einer Insel, die Terra Nova oder von den Franzosen Le Grand Pan, Banks Island möglicherweise genannt wird. Der große Meerbusen ist jener, schreibt Kepler, zwischen Kanada und einem gewissen Norum Bega. Ich vermute, dass es sich hier um eine Verschreibung handelt. Es wird Novum Belgia sein oder Novum Belgium, Pennsylvanien etwa. Auf demselben Parallel gelegen wie das Kaspische Meer. Oder wollen wir lieber, schreibt der Kepler weiter jetzt, wollen wir lieber den Meerbusen südlicher von jenem Norum Bega bis Virginia platzieren? Auch wird das Meer, das Norum Bega bespült, so sehr mit Sand erfüllt beschrieben, dass sich die Schifffahrt an diesen Stellen als gefährlich erweist, da es zu tief ist. Nun, Kepler attestiert jedenfalls griechisch-punischen Schiffsmannschaften, jene Route gesegelt zu sein, die er beschreibt. Als Argumente führt er ins Treffen die Menschenopfer der Azteken in Nicaragua, schreibt Nicaragua, von Mexiko ist hier nicht die Rede, sowie im Stammland der Punia selbst, in Phönizien, es auch Menschenopfer gegeben hat. Wobei ich also hier an den Vortrag von Herrn König mich erinnere, wo eben davon die Rede ist, dass also Petrus Martyr, der Anghiera davon schreibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Kepler Anghiera als Quelle benutzt hat. Kepler beruft sich auch auf ein zahlenmystisches Argument mit der Zahl 13, auch nicht überzeugend. Und die Insel, auf der Saturn gefangen ruhen sollte, erkennt Kepler aufgrund der Beschreibung als Hispaniola, Haiti. Kepler schreibt weiter, hier füge noch hinzu, was Mercator und Ortelius in ihren kosmografischen Tafeln über Frieslandia erzählen, nämlich das Gerücht über diese Festlandmasse von Amerika, sowie die Fahrt des Venezianers Antonio Zeno nach Estotiland unter dem Oberbefehl eines Königs von Friesland. Nun, die moderne Forschung hat diese Fahrt des Antonio Zeno als eine literarische Fälschung eines Nachfahren des Antonio Zeno, des Venezianers Niccolo, des jüngeren Zeno, erkannt, der im Jahre 1556, das wird hier wahrscheinlich unter den Kennern bekannt sein, eine Karte und ein Werk veröffentlicht hat darüber. Kepler meint schließlich und bekräftigt damit seine induktive Vorgangsweise. Ex multis damen latini is, consutam esse togam existimo. Aus vielen Einzelstücken wird zuletzt, glaube ich, das Kleid zusammengenäht. Im Falle seiner Amerika-Entdeckungsthese hatte Kepler freilich, dass die Flecken zu einem falschen Kleid, wie ich glaube, zusammengenäht. Abschließend Alfine, Perfiniere, perfiniere. Johannes Kepler ist sowohl mit seinen Mondbewohnern irregegangen, wie er wohl auch mit seiner Vorstellung einer in der vorchristlichen Antike durch Griechen und Phönizier erfolgten Entdeckung Amerikas. Ja, ich sagte wahrscheinlich, aber er liegt falsch, meines Erachtens. Das heißt, er hat im Inhaltlichen geirrt. Doch ist er methodisch und als moderner Wissenschaftler auf dem richtigen Gleise gewesen und kann uns heute noch durch seine konsequente Logik und die Ganzheitlichkeit seines Denkens, wie ich glaube, Vorbild sein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Also ich diskutiere gleich, wenn Sie wollen, bitte. Falls überhaupt Fragen sind. Mich würde interessieren, ob es bei diesem Konzept der Mondbewohner, das Kepler da hier entwirft, auch so etwas gibt wie soziale Implikationen, wie sie sich zum Beispiel bei den utopischen Konzepten der frühen Neuzeit finden, oder wo die ja auch gewissermaßen außerhalb von Raum und Zeit angesiedelt sind, wie zum Beispiel die Città del Sole von Campanella oder so, ob es einfach da hier auch etwas in Richtung einer sozialen Utopie gibt, das sich interpretieren lässt, beziehungsweise vielleicht über Kepler hinaus, wie weit auch die Vorstellungen der neuen Welt auf solche utopischen Konzepte Einfluss genommen haben oder vice versa. Nun, ich glaube, dass Kepler eigentlich eher ein, wollen wir sagen, gezieltes mathematisch-naturwissenschaftliches Interesse im Auge gehabt hat. Ich habe, soweit ich das Werk jetzt durchgearbeitet habe, und ich habe es einmal durchgearbeitet, eher nur diagonal, muss ich sagen, auf der Suche nach ganz bestimmten also Indizien für diesen Vortrag hier, nicht, ist mir nichts dergleichen aufgefallen. Soziale Organisation, es sei denn, dass man zum Beispiel den Bau der Ringbauten nicht so auffassen wollte, wo hier also auch wieder nach mathematischen Überlegungen die Leute, die Mondbewohner, zur Arbeitsleistung, zum Frondienst, zum Burgdienst, würde der Medievist sagen, eingeteilt wurden, wobei man also das, den Ringwall so aufgeführt hat, indem man also hier einen Pfahl in der Mitte eingeschlagen hat und dann in einer bestimmten Distanz hier einen Umkreis beschrieben hat vom Pfahl weg, also eine Art, wenn Sie wollen, Schnur gebunden hat und einen Umkreis abgegangen ist in die Peripherie. Und die Leute sind natürlich hier zur Arbeitsleistung eingeteilt worden, das, so viel steht drinnen, nicht? Ich glaube kaum, dass man das Werk in die utopische Literatur einordnen sollte. Und zwar ist dieses Werk, und ich arrogiere es für mich auch als Editor dieses, ich werde es auch noch expressis verbis mit dem nötigen Nachdruck sagen, dieses Werk ist das erste Werk, das wirklich wissenschaftlich, rational wissenschaftlich mit modernen Methoden versucht, die Existenz von Außerirdischen nachzuweisen. Das ist der primäre Gedanke Keplers, das ist der primäre Vorsatz Keplers gewesen. Keine Utopien, nicht Utopien im Sinne des Thomas Morus, Campanellas oder Cyrano de Bergerac, der auch eine Mondreise beschreibt, und schon gar nicht Utopien im Sinne der antiken Vorbilder, sondern ganz gezielt hier der Mathematiker, der Astronom, der Rationalist, der auftritt und sagt, ich kann belegen, dass es Außerirdische gibt. Und zwar mit diesen und jenen Argumenten. Die zweite Frage oder der zweite Teil der Frage ist mir leider wieder entgangen. Was war das bitte? Ja, ich weiß, ich glaube, da sind kompetentere Herrinnen, die darüber antworten könnten. Wenn Sie mit meiner Antwort nicht zufrieden sind, dann wenden Sie sich bitte. Aber darf ich vielleicht vorher doch noch was sagen, Herr Neuber? Wenn Sie mit meiner Antwort nicht zufrieden sind, dann wenden Sie sich an Herrn Neuber oder an die Frau Pieper. Ich persönlich glaube, dass sicherlich die Entdeckungen Neuber, ja. Ich persönlich glaube, dass die Entdeckungen sicherlich eine Rolle gespielt haben, also bei der Abfassung von Utopien. Ich glaube, es hat Herr Neuber ja ohnehin die Utopie ins Gespräch gebracht, Sie haben das ins Gespräch gebracht in Ihrem Vortrag, nicht? Und haben das auch erwähnt, dass also die Utopie eigentlich einen primären Impuls also von den Entdeckungen bekommen hat. Im Detail weiß ich es nicht. Eigentlich meine Frage ging in der gleichen Richtung, die schon gestellt worden ist. Das heißt, ich bekam den Eindruck, dass es doch zum Teil auch in Richtung Utopia geht. Vielleicht das ist nur als ein Denkanstoß oder sagen wir lieber so, damit die Lektüre etwas angenehmer wird. Aber sobald er sich zum Beispiel beschäftigt, wie die Arbeit eingeteilt wird oder manche anderen Überlegungen in der Richtung zum Beispiel, was sie unter Wasser machen. Es scheint mir, dass es doch in Richtung Utopia geht, aber selbstverständlich das gemischt mit den anderen rein wissenschaftlichen Überlegungen. Ja, es ist sicherlich richtig, dass Kepler die kamelbeinigen Mondbewohner nicht gesehen hat. Da ist natürlich ein sehr starkes utopisches Moment und Element vorhanden, das ist gar keine Frage. Und auch Urinatores, also die Taucher, auch das ist eine Vermutung. Aber es ist eine ansprechende Vermutung, meine ich. Utopia ist doch was anderes. Wenn Sie vergleichen, also die Hippophagen Lukians und diese geflügelten Lebewesen, die Schlachten aufführen im Himmel und diverse andere Erscheinungen, so ist, glaube ich, da doch ein ganz gewaltiger Unterschied. Und vor allem, das muss ich immer wieder betonen, ist eben das epochale Jahr 1610, jenes Jahr, in dem also wirklich die, ich würde es eine Revolution in der Astronomie bezeichnen, nicht? Man hat vorher beobachtet, man hat vorher Strukturen des Mondes gesehen, aber dieses Jahr selbst hat das wirklich also augenscheinlichst erwiesen. Wiewohl es natürlich immer wieder so Widerstände gegeben hat. Ich habe Ihnen erzählt von Goldast, bekanntlich hat auch Bellarmino, möchte mich aber nicht festlegen auf den Namen, ein römischer Kardinal jedenfalls, hat sich geweigert, durch das Fernrohr Galileis zu sehen, nicht? Und dass er gewissermaßen das Teufelswerk denunziert, nicht? Also, das heißt, man hat, ja, ich glaube, es war Bellarmino, der gesagt hat, die Wahrheit ist in den Büchern zu finden, also ein humanistischer Grundsatz, nicht in den Instrumenten und nicht in den Realien, nicht? Es ist ein Gemisch, sicherlich, es ist ein Gemisch von Utopie und rationalem, rationalwissenschaftlichem Anliegen, aber der Letztere hat meines Erachtens eindeutig den Vorrang. Ich hab mich jetzt mal selbst auf die Liste gesetzt, das trifft sich gut, weil ich noch zu der Utopie was sagen kann, da weiß ich zufällig was. Es ist klar, dass ein Zusammenhang besteht und mit Händen zu greifen ist er bei Thomas Morus, denn da wird es ja ausdrücklich zitiert und gesagt, es liegt hinter der, ich weiß es nicht mehr genau, ob hinter der neuen Welt, aber jedenfalls es liegt dort und der Zusammenhang ist da. Ansonsten dürfte der Zusammenhang aber eher indirekter Natur sein, insofern als diese enorme Öffnung des bisherigen Denkhorizontes, der durch die Entdeckung einer neuen Welt stattfindet, gewissermaßen es dem Menschen erlaubt, Entwürfe von neuen Welten zu produzieren. Die werden jetzt auf einmal denkmöglich. Denn den Zusammenhang mit den anderen Utopien herzustellen, das ist eigentlich nicht, und zwar in beiden Richtungen, das hat nicht funktioniert. Also ein klassischer Fall ist Campanella, wo man also eigentlich nicht hat feststellen können, dass er sich hat inspirieren lassen. Wenn, dann hat er sich eher von Asien inspirieren lassen. Und der umgekehrte Eisenbahn, nämlich das Campanella, das Vorbild für den berühmten Jesuitenstaat, in dreifachen Anführungszeichen gewesen sein soll, das ist auch widerlegt, nicht? Also es gibt sicherlich einen Zusammenhang, aber vermutlich in erster Linie indirekter Natur. Das wäre also das eine, was ich dazu sagen wollte. Dann hätte ich zu Herrn Grössing noch eine Bemerkung. Norimbega ist ein Terminus technicus für die Gegend zwischen Neuengland und Neubraunschweig und Neuschottland. Da finden Sie Näheres in den Veröffentlichungen von David Bierce Quinn. Ich weiß jetzt nicht mehr wo, aber es kommt immer wieder vor, Register, ein Blick ins Register genügt. Da steht auch irgendwo, wovon sich das ableitet, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber Ihre Vermutung ist, glaube ich, nicht zutreffend, dass es was mit Belgien zu tun hat. Das also nur als kleiner Tipp. Und jetzt hätte ich am Schluss noch eine ganz ketzerische Frage. Das wissen Sie natürlich tausendmal besser, weil Sie ein Kepler-Kenner sind, was ich nicht bin. Und ich weiß nicht, ob jemand von uns hier ein Kepler-Kenner ist. Man muss dann wirklich seine Schriften kennen. Halten Sie es nicht für möglich, dass das Ganze als Parodie ironisch gemeint ist? Ich habe also, vielleicht kann ich nicht genug Latein, aber spätestens bei den Urinatores hatte ich das Gefühl, der nimmt uns ganz gewaltig auf den Arm. Vielleicht bin ich da hypersensibel, aber es ist eine Frage der Mentalität. Ich meine, Sie wissen, wie Kepler denkt, wie er schreibt, das weiß ich nicht. Also kann man aus der Kenntnis seiner Texte die Möglichkeit ableiten, dass er vielleicht das hier nicht so ganz ernst gemeint, sondern uns gewaltig dich auf den Arm genommen hat? Ja, eigentlich nein. Und zwar aus folgenden Gründen. Ich würde noch attestieren, dass Kepler vielleicht einen materiellen Erfolg im Auge gehabt hat, nicht mit der, mit der Abfassung seiner Schrift. Er ist ja bekanntlich sehr häufig nach Frankfurt zur Buchmesse gefahren, hat dort seine Werke vertrieben auch und gelegentlich auch ganz gut verdient daran. Und indem das natürlich aktuell war, vermute ich, dass er zumindest diesen Hintergedanken gehabt hat. Ich glaube nicht, dass er so viel, wie soll ich sagen, Ironie traue ich ihm nicht zu. Das war nicht sein Charakter. Ich würde nicht sagen, er war ein Schwabe jetzt, Herr Reinhardt, aber er weiß jedenfalls, also er hat das sicherlich nicht im Auge gehabt. Im Gegenteil, ja, man muss dazu sagen, er hatte sehr viele Schwierigkeiten mit diesem Text. Dieser Text ist bereits im Jahre 1609 zum Teil verfasst worden und handschriftlich zirkuliert. Und das hat ja zur Folge gehabt, dass zum Beispiel im Hexenprozess gegen seine Mutter, das haben Sie hier auf dem Zettel unterschlagen, aber ich möchte es nachholen. Ich habe also Keplers Verteidigungsschrift, die sogenannte Konklusionsschrift im Prozess gegen seine Mutter, im Hexenprozess gegen seine Mutter, der im Jahre 1621 abgehandelt wurde, hat er seine Mutter also in dieser Verteidigungsschrift eigentlich gerettet, indem er auch massiv in den Prozessverlauf eingegriffen hat. Und dieser Text hat aber dazu beigetragen, er kursierte in Kreisen der Gegner seiner Mutter und man hat gesagt, er ist ohnehin ein Hexer auch. Weil, das habe ich Ihnen vorenthalten, in der Einleitung zu seinem Somnium erzählt er davon, dass ein Mann, ein junger Mann namens Turacotus mit seiner Mutter, einer Frau namens Fiolxhilde, ein sehr gutes Verhältnis hat, zu seiner Mutter ein sehr gutes Verhältnis hat und dass seine Mutter eine weise Frau ist, eine Frau, die sich also in Kräutersammeln auskennt, die eigene Rezepte herstellt. Und bitte, das war dazu mal auf alle Fälle etwas Anrüchiges und hätte der Frau unter anderem das Leben gekostet. Also ich glaube nicht, dass Kepler, meinem Gefühl nach, aber ich glaube es auch mit Sicherheit sagen zu können, hier eine Parodie im Auge gehabt und uns, wie Sie sagen, auf den Arm nehmen wollte. Muss ich eigentlich als Interpretation ablehnen. Also ich habe nur eine ganz einfache Sachfrage, warum überhaupt diese Somnium-Tradition, also warum ein Traum, das wäre eigentlich eine Frage, die doch auch, ob nicht doch unter Umständen da Ironie im Werk sein könnte. Und das sind ja in dieser Einleitung auch, glaube ich, doch allegorische Figuren, die auftauchen. Also diese Mutter, die als weise Frau bezeichnet wird, der Vater wird doch als unbekannt noch angeführt. 104 Jahre ist er alt geworden, ja, der aber Vater. Könnte das nicht so sein, dass er doch, oder wenn auch nicht ironisch, aber dass man das Werk doch auf zwei Ebenen lesen könnte? Also möglicherweise... Herr Müller, ja, wenn man es will, sicherlich. Ich möchte Sie jetzt da nicht bagatellisieren, ich mache das sehr ernst, was Sie sagen. Aber ich glaube, wenn man auf zwei oder drei Ebenen lesen will, kann man es. Ich würde einmal zunächst das vordergründig lesen, so wie der Text vorliegt. Die erste Schicht abheben von diesem Text, das ist auch meine Aufgabe als Editor, und dann eben die Hintergründe suchen. Sollte ich sie nicht finden, dann muss ich darauf verzichten. Das hat einen ganz einfachen Grund. Es ist ein Traum. Es ist der Traum jenes Turacotus, der beim Studium von Büchern über Büchern einschläft und plötzlich einen Dämon ex Levania, wie es heißt. Es kommt ein Dämon aus Levanien herunter, der erzählt ihm die Geschichte. Und die Geschichte endet damit, dass er sozusagen ein Windstoß das Fenster zuschlägt und wieder aufwacht. Nicht? Also er kleidet das in eine Traumerzählung ein, weil er sich wahrscheinlich selbst noch nicht gewiss war, dass seine Ansichten hier auch auf allgemeines Verständnis stoßen. Nicht? Es ist auch eine gewisse Absicherung nicht? Einer verständnislosen Umwelt gegenüber. Doch noch eine kurze Bemerkung zur Utopiefrage. Der Sinn der Utopie ist zunächst entweder ein ironischer oder satirischer, so wie bei Thomas Morus, das ja als satirische Kontrafaktur zur englischen Gesellschaft seiner eigenen Zeit gedacht ist, oder bevor sich die Utopie als Gattung dann im 18. Jahrhundert zu verzeitlicht, doch ein Modellentwurf einer alternativen Gesellschaft, die allerdings nicht als zu erreichende, wie gesagt, verzeitlicht gedacht wird, sondern bloß als ebenfalls potenziell satirisch ideal organisierte Gesellschaft. Das geht also bis hinein in die Melancholie-Traktate, Burton und ähnliche Dinge. Insofern würde ich das also wirklich nicht an die Gattung Utopie anschließen. Ich würde allerdings doch davor warnen, hier einen Wissenschaftsbegriff absolut zu setzen, denn ich kannte den Text nicht und ich habe viel durch Ihr Referat gelernt. Ich möchte aber sagen, dass mir der Einwand, den Herr Müller eben gemacht hat, unbedingt bedenkenswert erscheint, denn das nicht allegorisch zu lesen angesichts einer astronomischen Wissenschaft, die noch Astrologie betreibt, Gattungen wie eben die Somnium-Tradition, die immer mit allegorisch, prophetisch, gnostischen Kategorien operiert, auszuschlagen als Sinnangebot, halte ich für fahrlässig. Einfach deswegen, weil mir ehrlich gesagt der Modernitätssprung gegenüber den anderen Ökumene-Randbewohnern nicht klar wird. Jetzt haben wir halt nicht mehr die Hundeköpfigen oder die Monopoden oder sonstige Wesen, die dann am Rand einer bewohnten und bekannten Hemisphäre gedacht werden, sondern wir haben halt kamelbeinige Taucherwesen. Ich sehe den Quantensprung nicht ganz. Ich sehe ihn vor allem nicht im Konzept einer Wissenschaft, die moderner sein soll als die Wissenschaft des Mittelalters, die ich durchaus auch in ihrem Wahrheitsanspruch als Wissenschaft ernst nehmen würde, gerade auch mit dem Monstrum-Begriff, der bitte nicht als Abscheulichkeit verstanden werden darf, sondern Monstrum ist etwas, das verweist, das etwas zeigt, das ist die Etymologie. Das Monstrum zeigt die Schöpfungstotalität an und die Monster gehören selbstverständlich nicht als Absurditäten, als Abscheulichkeiten und als Dämonen, sondern als kuriose Völker, von denen man wenig Kenntnis besitzt, zur Schöpfungstotalität, die natürlich aber auch eine göttliche Schöpfung ist. Volker, würden Sie es für möglich halten, diesen Text in die Nähe von Stanislaw Lem zurück? Das ist natürlich ganz anachronistisch. Das ist eine doppelvölige technologische Utopie. Nein, mit Utopie würde ich also wirklich nicht. Ich würde. Wieder falsch aus. Science Fiction mit. Nein, ich sehe da eine Raleigh-Fortsetzung, wenn Sie so wollen, oder eine ja. Ich muss allerdings auch noch antworten auf Herrn Neuwald. Nicht? Nein, weil es gibt genau das Problem, wenn ich das sagen darf, weil ich bin ganz der Meinung von Herrn Grössing, dass es eine wissenschaftliche Arbeit ist. Aber vielleicht, da Sie darüber arbeiten, Sie haben vielleicht nicht eine Kleinigkeit erwähnt. Und das heißt, dass bevor das Kepler über die Lebewesen spricht auf dem Mond, er spricht von den Bewegungen der Erde, die man vom Mond sieht. Und fast alle diese Bewegungen sind korrekt beschrieben. So, es handelt sich um ein Denkexperiment oder Gedankenexperiment, genau in der Tradition von Galilei, würde ich sagen. Und Sie haben auch an die Analogieschlüssel. So, erstens, das Problem ist, wie sieht die Erde von einem hypothetischen, von jemandem, der auf der Mond sitzt. Und so, alle die Bewegungen sind anders. ganz anders. Und welche sind, und die Bewegung der Mond sind auch anders. So, das Erste. Und welche sind die Bedingungen für die Lebewesen? Das war natürlich, er spricht von Lebewesen. Aber das Problem ist, welche sind die Bedingungen für ein Lebewesen außerhalb? Ich möchte antworten. Das ist da für mich. Ich meine, die und deswegen ja. Die wichtige Stelle am Anfang beziehen, das hat mit Optik zu tun, hauptsächlich, ob Wasser gibt oder nicht auf dem Mond. Und das ist auch ein optisches Problem. So, ich könnte weiter gehen darüber. Aber darf ich nur noch eine Sache auf Italienisch lesen? Das, weil in meinem Kursus, in meinem, wie sagt man, es gibt Vorlesungen, ich halte nur eine Vorlesung über Kepler, die drei Gesetze natürlich. Aber am Ende, ich lese immer eine Stelle, eine kleine Stelle, die auch auf Italienisch, aus der Responsio, die Dissertatio cum Sidereus Punctio. Ich lese nur auf Italienisch, so um zu erklären, wie wichtig war die Reise nach Amerika auch und Sidereus Nuncio. Und die Stelle ist folgende. Non posso, Keplero a Galileo, non posso trattenermi dal ricordare che non è inverosimile che vi siano abitanti non solo sulla Luna ma sullo stesso Giove. Ora per la prima volta si stanno scoprendo quelle nuove regioni, ma non appena qualcuno avrà insegnato l'arte di volare, fra la nostra specie umana non mancheranno i coloni. Chi avrebbe creduto un tempo che la navigazione nello sconfinato oceano sarebbe stata più tranquilla e sicura che nello stretto golfo dell'Adriatico, nel Mar Baltico o nella Manica? Si diano le navi e si adattino le vele al vento celeste. Vi sarà gente che non avrà timore per sé neppure di fronte a quella immensità. Das no, no. Jetzt darf ich einmal antworten, auch hier nicht. Also, ja, Herr Neuber, ich glaube, man muss unterscheiden hier. Ich möchte gleich an das anschließen, was Herr Mazzolini gesagt hat. Es sind hier die Ansprüche des Wissenschaftshistorikers festzustellen, die Ansprüche des Germanisten und Philologen, wenn Sie wollen. Das betrifft auch Sie, Herr Müller, wenn ich das gleich in einem abhandeln darf, ohne dass Sie mir böse sind. Ich glaube, ich möchte mich gar nicht auf Aussagen dieser Art jetzt in der Diskussion einlassen. Ich kann es auch nicht. Sie sind hier Spezialist und Sie haben das also mit beredten Worten auch überzeugend getan. Ich möchte darauf, kann darauf nicht antworten. Ich kann das nur mehr ausklammern zunächst aus meiner Arbeit. Für mich steht im Vordergrund der naturwissenschaftliche Anspruch und dem glaube ich auch im Anschluss an das, was Herr Mazzolini gesagt hat, doch Genüge getan zu haben. Und ich kann mich jetzt momentan bitte nicht darauf einlassen, hier im Sinne einer schichtenspezifischen Interpretation, Schicht um Schicht abzuheben. Ich fühle mich da offen gestanden überfordert. Das ist ein zweiter Arbeitsvorgang und ich würde dann ganz gern auf die Hilfe auch kompetenter Fachleute zurückgreifen. Noch etwas, die Bewegungen des Mondes sind, die Bewegungen der Erde sind also astronomisch, wie Sie gesagt haben, exakt beschrieben. Und es stellt sich überhaupt die Frage für mich als Editor, ob ich diese Gesichtspunkte, die Sie beide jetzt ins Treffen führen, überhaupt in meine Edition aufnehmen soll. Das stelle ich ernsthaft zur Diskussion. Denn für mich geht es in erster Linie darum, dass Kepler in der Lage war, sich auf den Mond, als Beobachter auf den Mond zu versetzen und die Astronomie, die astronomischen Vorstellungen des Selenozentrikers, wie ich ihn nenne, ganz exakt zu beschreiben und mathematisch exakt zum Ausdruck zu bringen. Und das ist für mich das Entscheidende. Herr Grössing, ich habe zwei verschiedene Dinge. Das eine, weiß man über die Entstehungsgeschichte dieser posthumen Schrift, es ist ja wichtig, dass Kepler an dieser Schrift, die Schrift zwar 21 Jahre, wenn ich sie recht verstanden habe, in seinem Regal liegen hat, hin und wieder mal etwas dazu schreibt, gelegentlich einem guten Bekannten auch eine Abschrift oder eine Teilabschrift gibt, dass er es zu Lebzeiten aber nicht publiziert, während er andere Dinge publiziert hat. Meine Frage ist also, weiß man über die Entstehungsgeschichte, über die Publikationsabsichten etwas aus unbestreitbaren Quellen? Denn alle Interpretation, die man sonst vortragen kann, ist ja eine Interpretation, indem man eigentlich nach normalem Menschenverstand verschiedene Möglichkeiten überlegt und dann nachher bestenfalls auf Möglichkeiten kommt. Es könnte so sein und es könnte so sein. Aber es fehlen Argumente, die uns erlauben zu sagen, es könnte nicht nur sein, sondern es ist wahrscheinlich so. Ja. Und damit bin ich bei dem zweiten Punkt. Die Bemühungen um die Frage, ob Griechen oder Phönizier oder Wikinger, die Wikinger sind in Amerika gewesen, das ist, glaube ich, nicht zu bestreiten, aber das ist ja alles für die Geschichte relativ uninteressant. Denn es ist unbestreitbar, dass das Phönikische Reich nicht bis zur Stunde in Amerika sich gehalten hat. Das heißt also, das sind, wenn das entdeckt worden sein sollte, ist das ohne Folgewirkungen geblieben. Die Geschichte muss aber ja die Dinge, die Folgewirkungen haben, beschreiben. Und gerade bei den Naturwissenschaftlern oder bei den Naturwissenschaftshistorikern, das sind ja oft Naturwissenschaftler, die mehr das als Hobby, Hobby-Historiker schrieben, da wundere ich mich immer, das kann man aber in der Gegenwart noch sehr oft sehen, es gibt eine große Kontroverse in den letzten Jahren über die Möglichkeit, ob afrikanische CC-Fliegen AIDS-Viren übertragen können. Und da gibt es einen Freund von mir, das ist auch ein bedeutender Botaniker, der sagt, es ist möglich, also ist es auch wahrscheinlich. Das ist ein Gedankengang, der dem Historiker verwehrt ist. Ich kann aus der Möglichkeit keinen Schluss auf die Wahrscheinlichkeit ziehen, wenn ich nicht zusätzliche Evidenzen habe. Die Evidenzen müssen entweder aus der allgemeinen Logik stammen oder müssen aus Quellen kommen. Oder aus der Tatsache, dass das Frühere nicht vom Späteren kausal beeinflusst sein kann. Und wenn man hier einmal, was ist möglich und was ist wahrscheinlich, würde sagen, über die Frage, ob es außerhalb unserer Galaxie Lebewesen geben kann, über die Wahrscheinlichkeit kann man gar nichts sagen. Die Möglichkeit kann ich nicht ausschließen, aber das ist etwas, das der Natur der Sache nach überhaupt nicht mehr diskutierfähig ist. Das kann man sagen, aber das kann man nicht mehr mit Argumenten oder mit Quellen oder mit Evidenzen widerlegen. Und so ähnlich ist es auch, soweit ich das weiß. Meine Kenntnis stammt auch im Wesentlichen aus Hennig, aus dem Terrain, ich früher mal für das Kolleg durchgearbeitet habe. Soweit, so steht es auch mit diesen Dingen. Naja, naja, das ist richtig. Naja, die zweite Frage ist bereits also akzeptiert. Ich habe das ja als eine interessante These Keplers vorgetragen, nicht? Und ich wollte das sozusagen nur der Kuriosität teilweise Ihnen vorstellen. Ich meine, man sollte es wissen, ich werde es in meiner Edition auch entsprechend herausstreichen, aber Pflicht Ihnen bei, wenn Sie das sagen. Die Folgewirkungen sind also durchaus nicht evident und was nicht möglich ist, ist nicht einmal wahrscheinlich, nicht? Da kann ich Ihnen beipflichten. Was die Entstehungsgeschichte betrifft, das ist hier ganz konkret, da kann ich Ihnen also ohne Rhetorik Inhalte bieten, wenn Sie das interessiert. Kepler hat selbst das Werk noch in den Druck gebracht. Und zwar in Sagan, wo er zuletzt gelebt hat, bei Wallenstein, wie Sie wissen, nicht? Ist ihm eine Presse eingerichtet worden und war sein letztes Werk, das er zum Großteil noch gedruckt hat. Er ist also darüber gestorben. Das Werk ist zu seinen Lebzeiten noch fertig gedruckt worden, ist dann liegen geblieben, der Drucksatz ist liegen geblieben und ist dann im Jahre 1634 von seinem Sohn Ludwig in Frankfurt herausgegeben worden, wobei Ludwig nur ein Vorwort und das Deckblatt geschrieben hat, drucken hat lassen. Das ist die Entstehungsgeschichte dieser Schrift. Sie ist also in diesem Sinne nicht posthum. Und ich nehme an, dass Kepler wirklich die letzte Hand an das Werk gelegt hat, ich habe es auch kurz angedeutet, und auch mögliche, wahrscheinlich auch noch die Korrekturen vorgenommen hat. Ich habe nur eine kurze Verständnisfrage. Sie erwähnten den Brief an den Jesuiten. Welche Rolle spielt er und warum wird er mit abgedruckt? Liefert das uns vielleicht auch noch Verständnis in der Diskussion? Brief an Paul Guldin ist eigentlich für mich persönlich der zentrale Punkt. In diesem Brief finde ich das zentrale Argument für die außerirdischen Keplers. Hier geht er wirklich ganz rational, wenn man das Wort gebrauchen will, nicht, dass man den Begriff gebrauchen will, ganz rational auf die Vorstellung ein, dass diese Mondlebewesen vernunftbegabt sein müssen, weil sie in der Lage sind, eben Ordnung, System zu schaffen. Und System ist für Kepler ganz zentraler Begriff gewesen. Das kann man auch in seinem großen Werk, der Harmonicae Mundi, nachlesen. Er war ein von Harmonie und System beherrschter Mensch. Und er hat natürlich die Mondkrater falsch gedeutet, nicht? Es gibt das Mare Humorum im Mond, dass das kreisrund ist, nicht? Sein Instrumentarium war halt noch nicht geeignet, das wirklich also im Detail genau festzustellen, worum es hier wirklich geht. Aber aus der Tatsache, dass in der Natur wirklich diese Kreise beanalogieren, nicht gibt bei uns, hat er geschlossen, das muss ein architektonischer Verstand sein, der diese Leistung zustande bringt. Paul Guldin ist ein Freund Keplers gewesen, ein Jesuit, der auch naturwissenschaftlich und mathematisch tätig war. Ja, ich bin da auf einiges etwas gekommen. Wo kann man das so? Ja, geht es laut jetzt? Ja, ich höre es, ja. Ja, ja, also mich hat etwas angeregt, sowohl die Bemerkung von Herrn Müller wie von Herrn Neuber. Bei Kepler ist ja noch einerseits die Tatsache, dass er eben aus Gründen des Gelderwerbs Astrologie betrieben hat, dabei aber eine außerordentlich große Sensitivität gehabt hat. Er hat zum Beispiel den Ausbruch des 30-jährigen Kriegs, den Prager Fenstersturz und so weiter, schon für das kommende Jahr aus Astrologie vorausgesagt. Also, wobei er natürlich sicher die besondere Situation bewusst oder unbewusst, das wissen wir nicht, vor sich gehabt hat. Das ist das eine. Andererseits würde ich mich auch davor hüten, allzu sehr, dass Kepler nun nur für diesen Somnium nur die Wissenschaft zu nehmen und die ganze breite Welt der Märchen und Sagen und Volkslieder, besonders was es die Menschen, die unter dem Wasser sind, ich meine, bis zur Lorelei hin, der wilde Wassermann in der Burg wohl über dem See, des Königs Tochter wollte haben, die schöne junge Lilofee, nicht wahr? Und dann, wie sie aus der Kirche kam, steht vor ihr und dann muss sie also runter, deine Kinder schreien nach dir. Denken Sie nur, wie viele Grimms-Märchen, wie viele Volkslieder es gibt. Bis hin wieder auf der anderen Seite zu Wilhelm Busch, wo, ha, sagt er, diese hätten wir und fährt bis auf den Grund mit ihr, die stolze, hochmütige, und nun sitzt sie da bei Wasserratzen, muss Wasserneckes Glatze kratzen und wenn sie etwas trinken muss, es gibt Wasser hier im Überfluss. Also auch eine ganze Welt und Vorstellungswelt hat es damals doch gegeben im Volkslied, im Märchen, in den Grimmschen Märchen, die also dann später erst gesammelt wurden. Und all das wirkt natürlich bei Kepler sicher auch in seinem, neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, ist er eben ein Mensch einer Zeit, in der das ganz so lebendig ist wie heute. Für Kinder, die das Fernsehen anschauen, der IT, der extraterritoriale, dieses extraterritoriale Wesen, nicht wahr, das in der Vorstellungswelt der Kinder dann tatsächlich auch und in Träumen natürlich dann immer wiederkehrt. Und die Traumwelt und die Märchenwelt, die leben mit der wissenschaftlichen Welt oder wissenschaftlich seienden Welt, mit der andererseits eben der Astrologie ganz eng zusammen. Es ist ja, er ist der Mann, der vertrieben wird als der ganz wegen seiner Sympathie für Luther und für den Protestantismus und ist gleichzeitig der Freund des Jesuiten wissenschaftlich. Also es gehen bei ihm in seinem Bewusstsein sicher, wie zu jener Zeit allgemein, im Bewusstsein des 16. des 17. Jahrhunderts, also Anfang des 17. Jahrhunderts, des 600, geht bei ihm natürlich das zusammen. Und da gehört dann auch das seltsame Widerspruch etwa des Campanella, der in engster Beziehung mit dem Ferdinand II., also dem Herrscher des 30-jährigen Krieges, stand. Nicht? Das scheint zu einem scharfen, logischen Trennungsdenken ja dauernd zu widersprechen. Und trotzdem ist das eben bei Menschen dieses Jahrhunderts eben vorhanden. Also ich glaube, man kann nicht sagen, einerseits rational und andererseits geschäftstüchtig und drittens, sondern das geht alles. Und der Hexenglaube und der Kampf für die Mutter, das geht alles hier durcheinander. Nicht? Und es verbindet sich in einer Weise, wie es sich bei Menschen verbindet, wie es sich in unseren Träumen, ja, ich weiß nicht, vielleicht träumt mancher von uns jetzt von den Ungeheuern, in Amerika, nicht wahr, den Menschenfressern und so weiter, kann durchaus sein, nachdem wir tagelang über diese Dinge reden, dass das bei manchen von uns in einer der nächsten Nächte auf einmal oder in zwei Wochen plötzlich im Traum lebendig wird. Das möchte ich da zu benennen. Ja, das war ein Beitrag, nicht? Ich habe es, glaube ich, darauf nie zu antworten. Ich möchte nur eines vielleicht sagen noch, dass zur Astrologie, weil sie angesprochen wurde hier. Kepler war natürlich schon auch sehr interessiert an der Astrologie aus geschäftlichen Gründen, nicht? Haben Sie gesagt auch, ja. Und vielleicht als Kuriosität sei es gesagt, nicht? Weil das häufig missverstanden wird, auch von manchen Positivisten falsch ausgelegt wird. Kepler hat Nativitäten erstellt, Kollege, ich habe es Ihnen erzählt auch, es liegen etwa 500 eröffnete gewissermaßen, also unausgedeutete Geburtshoroskope im Nachlass in Leningrad, nicht? Und in Fotokopien in der Münchner Kepler-Kommission. Ja. Ja. Mhm. Ja. Vielleicht ist das auch gar nicht so ein großer Widerspruch. Also es gibt ja dieses schöne Bild vom Silen des Alkibiades. Also wenn man sagt ironisch, muss es ja nicht ironisch im Sinne von witzig sein, dass er also irgendwie historische Figuren karikieren möchte. Ja, möglicherweise hat das auch was mit, ich vermute jetzt mal, vielleicht was mit Inquisition zu tun. Vielleicht denkt er, in dem Maße, der sozusagen diesen sozusagen die Erde nicht mehr zum Mittelpunkt des Kosmos macht, das umdreht, war das ein heretischer Gedanke? Also vielleicht greift er auch auf so eine literarische Tradition zurück, um sozusagen so naturwissenschaftlich wichtige, richtige Sachen überhaupt aussprechen zu können. Das ist jetzt aber auch nur eine Hypothese. Und ich meine, es gibt ja doch eine englische Edition auch vom Somnium, wo doch darauf angespielt wird, also welche allegorischen Gestalten auch alle in dieser Einleitung auftauchen, dass das so eine Art, also dass er auch da sein eigenes Wissenschaftsverständnis formuliert, also dass so Figuren wie Ignorantia und der Aberglaube auftauchen, also jetzt gerade vor dem Hintergrund auch des Prozesses gegen seine Mutter. Ja, da bin ich Ihnen für diesen Hinweis sehr dankbar. Diese englische Edition habe ich noch nicht durchgesehen, muss ich gestehen. Und ich bin überhaupt dankbar für alle Anregungen, die an mich hier herangetragen wurden und die alle in meine Edition dann einfließen werden. Vielleicht nur eines noch. Ich muss zunächst einmal auch gewisse, wie soll ich sagen, wirtschaftliche Zwänge berücksichtigen. Die Kepler-Kommission hat mir einen gewissen Umfang auferlegt und ich muss schauen, dass ich meine persönlichen Anliegen, die mir momentan näher stehen, ohne dass ich die anderen weder bagatellisieren noch ausklammern möchte, unterbringen kann, innerhalb dieses Rahmens von 80 Druckseiten. Nicht? Ich kann sehr wohl darüber weiterarbeiten und ich kann darüber publizieren, aber zunächst ist einmal festzustellen für mich, dass Kepler halt wirklich hier ein, und ich beharre darauf, und zwar ausdrücklich, hier ein wissenschaftliches, und zwar im eigentlichen Sinn, im strengen Sinn des Wortes naturwissenschaftlich, exakt naturwissenschaftliches Anliegen verwirklichen wollte. Alles andere ist Rankenwerk, ist ephemer und auch in seinem Sinn ephemer. So sehr man hier wirklich, also glaube ich, der Frage nachgehen sollte, und ich werde es zu berücksichtigen versuchen, aber das ist nicht der zentrale Punkt von Keplers Anliegen. Das traue ich mir zu, in aller Bestimmtheit und Entschiedenheit zu sagen. Ja, aber ich vielleicht als Ablenkung, nicht wahr? Das könnte wohl sein, dass in einem bestimmten Augenblick Kepler manche Detraktoren ablenken möchte, indem die Sache als ein Traum verkleidet wird und indem manche Auffassungen über die Mondbewohner etwas überspitzt formuliert werden. Könnte er durchaus immer sagen, gut, also das war so eine Schrift, nicht wahr, die eine Spielerei, nicht wahr, aber für jemanden, der das in der Tiefe verstanden hat, könnte es doch also die anderen Sachen auch übermittelt werden. Ich glaube, in diesem Sinne vielleicht wäre es besser zu verstehen, weil sonst kommt mir sonderbar, dass er, wenn er nur rein wissenschaftlich denkt, was für Figuren in Bezug auf den Menschen, in Bezug auf die kamelartigen Beine und so weiter, nicht wahr? Das scheint mir, das übersteigt der rein wissenschaftlichen Denken. Aber das könnten Ablenkungen sein, nicht wahr? Naja, also ich meine, dass es kein sozialkritischer Versuch ist, jedenfalls. Sie kennen dieses Genus nicht, also die eigenen Zustände anzuprangern, indem man das auf einen Planeten oder auf einen entfernten, weit entfernten Himmelskörper versetzt oder auch nur weit entfernt vom eigenen Standard, Lettre Persan etwa. Also das ist es nicht und das ist sicherlich nicht das Anliegen gewesen. Ich glaube, dass er schon etwas in den Fußnoten, bitte, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Der Text ist fast zur Gänze 1609 verfasst. Der Hexenprozess seiner Mutter ist in den Jahren 1616 bis 1622 abgewickelt worden. Und er hat begonnen, 1621 war er zu Ende, und er hat begonnen, ab diesem Zeitpunkt die Fußnoten, Note zu verfassen, um vieles klarzustellen. Er hat selbst geschrieben in einem seiner Briefe, dass er eigentlich für jede Zeile eine Fußnote verfassen müsste, und entsprechend kompendiös ist das Werk dann auch geworden, nicht? Die Fußnoten nehmen ungefähr, also es ist keine Anmerkung, sind keine Fußnoten, nehmen ungefähr, also sind ungefähr zwei Drittel so viel wie das, wie der Text selbst, gell? Und da hat er dann natürlich versucht, vieles klarzustellen, was ihm angekreidet wurde, wofür er dann während des Hexenprozesses seiner Mutter angegriffen worden ist, was so verstärkend sich auf diesen Hexenprozess ausgewirkt hat, inkriminierend ausgewirkt hat. Die Sache mit einer weisen Frau, die in so Säckchen Herbarien sammelt und diese zu Tee verkocht und zu Pillen dreht und die sie dann an andere verkauft. Ich möchte, mit der Deutung will ich gar nicht so weit das gehen, das ist mir zu vordergründig offen. Dass ich weiß, diese These gibt es, dass man sagt, also hier sind die weisen Frauen also begabt mit dem Wissen, etwa auch der Abtreibung gewesen, nicht? Da bin ich anderer Auffassung. Die Brüchel einerseits und die Höllenbrüchel einerseits und andererseits eben den Hieronymus Bosch, an den der Rudolf II., der gleichzeitig die damalige Prager Atmosphäre, aus der sowas durchaus auch kommen kann. Oder wo hier das jedenfalls damit im Zusammenhang steht. Und wenn Sie heute Abend, jeden Abend im italienischen Fernsehen den bald behangenen Astrologen sehen, nicht, ich weiß nicht, Arrivedere, Steine, nicht wohl, das ist also so lebendig heute. Und stellen Sie vor, Kinder, die das sehen, und die Idee, das ist, also es kommt ja alles wieder. Möchten Sie noch? Gibt es noch eine Wortmeldung oder zwei oder drei oder vier oder fünf? Herr Grössing, möchten Sie noch etwas zum Schluss sagen? Sonst ich glaube, Herr Reinhardt, übernehmen Sie das Schlusswort. Das ist mein Schicksal. Ich bin selbst Vorsitzender einer Gesellschaft und muss immer Schlussworte halten. Nun gut, dann kann ich Sie aber ausnahmsweise entlasten. Ich meine, der eine oder der andere, muss es korrekt heißen von uns, war vielleicht etwas skeptisch und hat gefragt, was hat das Thema mit dem Tagungsthema zu tun, was sicherlich eine legitime Frage ist. Aber ich muss jetzt doch bekennen, als einer dieser Skeptiker, ich fand das eigentlich sehr überzeugend und passend. Johannes Kepler und die neuen Welten oder so ähnlich. Und vor allem die Perspektive, dass man mit der Erfahrung einer neuen Welt auf einmal da nicht mehr zu denken aufhört, sondern weiterdenkt. Was immer dann dabei rauskommt. Zusätzlich begrüße ich es jetzt hinterher auch noch besonders, dass wir nicht alle, außer Herrn Grössing natürlich, dilettieren mussten, sondern auch einen Fachmann unter uns hatten, der so unsere dilettantischen Perspektiven ein bisschen zurechtzurücken geholfen hat. Vielen Dank, Herr Mazzoleni, und vor allem vielen Dank, Herr Grössing. Und dann morgen 9 Uhr 00. Yeah.